Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel Podcast. Und heute reden wir über X-Men 3, der letzte Widerstand. furchtbar ist es, ach mein Gott. Da ich das natürlich nicht alleine machen will, sind meine zwei besten Freunde wieder bei mir. Und zwar einmal der Jürgen, hallo. Servus, hallo. Und der Markus, hey Markus. Hi. Ach ja, X-Men 3. Erinnert ihr euch noch, als ihr ihn zum ersten Mal gesehen habt? Ich habe ihn als Teenager im Kino gesehen und ich habe ihn tatsächlich dreimal im Kino geguckt, weil ich ihn damals so großartig fand. Ich habe irgendwann auf DVD, glaube ich, war es, oder im Fernsehen, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Und ihr, Markus? Kino und die letzten Züge der Videothek. Oh! Die gute alte Videothek. Hier gibt es noch eine, witzigerweise. Die ist auch gleichzeitig ein DHL-Shop, sehr interessant. Aber ich fand es großartig. Ja. Also ich habe es deswegen ja auch nochmal geguckt. Und dann immer damals, auch wenn ich ihn in den Fernsehen laufen habe. Bei mir war das damals so, als ich ihn gesehen hatte, war so, dann DVD raus, in den Schrank, nie wieder angerührt. Hervorragend. Bis zu gestern tatsächlich habe ich ihn seitdem nicht mehr gesehen gehabt. Regie führte diesmal Brett Ratner. Er ist bekannt für Rush Hour 1 bis 3 und Der Rote Drache. Schauspieler sind dieselben wie im Vorgänger, nur diesmal nur dabei. Der perfekteste Cast überhaupt, Kelsey Grammer als Beast. Beast ist perfekt. Es hat nie einen besseren Beast gegeben. Es wird nie wieder einen besseren Beast geben. Kelsey Grammer ist bekannt aus Cheers, Frasier und in den Simpsons ist Sideshow Bob. Vorrang. Dann haben wir diesmal Elliot Page als Kitty Bright. Kitty Pryde ist diesmal eine etwas prominentere Rolle. Damals noch Ellen Page. Text. Ja. Damals noch Ellen Page, die heute Elliot Page. Bekannt aus Judo, Super und halt später Umbrella Academy. Dann haben wir Daniel Cudmore als Colossus. Colossus tauchte erst mal auf 1975 und das ist, wo der den großen Fernseher rumgetragen hat. Fantastisch. Ja, X-Men 2 war seine erste Rolle und er ist unter anderem auch in Alone in the Dark dabei gewesen, der Arme. Dann haben wir den großartigen, fantastischen und absolut unterschätzten Winnie Jones als Juggernaut. Juggernaut tauchte erstmal auf 1956. Juggernaut auch 65. Nie wieder so gut vertreten gewesen. So gut wie nicht mehr vertreten. Nein, nicht so gut, meine ich. Also, Winnie Jones ist ein absolut fantastischer B-Movie-Darsteller in meinen Augen. Er kam unter anderem, spielt hauptsächlich Nebenrollen. Er kam unter anderem davor in Bube, da haben wir König Gras. Ja, meistens ist er so der Handlanger vom Gangster. Ja. Ja, ursprünglicher Fußballer. Coole Sau. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit ihm, wo er drin war, wo er in England spielt und nur Englisch redet, ist Survive Style 5 Plus. Markus kennt den auch. Yep. Er ist einfach nur fantastisch. Und als letztes hätten wir Ben Foster als Archangel. Archangel kommt zum ersten Mal vor 1963. Oder auch wie ich ihn in diesem Film nenne, als Nicht-Archangel. Oder wie ich ihn nenne, weil es ist. Die haben einen der bekanntesten Charaktere eingebaut, um ihn irgendwie 2 Minuten immer durchs Bild fliegen zu lassen. Ja, Ben Foster ist unter anderem bekannt für The Punisher, Hostage, Dead Zone und halt als X-Men Widerstand. Und Bang Bang, du bist tot. Eigentlich ein ganz cooler Dude, finde ich. Ja, wir starten den Film mit grauenhaften, creepy CGI Charles und Eric. Jesus Christ, sehen die beiden gruselig aus. Oh mein Gott. Es ist halt, von wann ist der Film? Von 2006? Ja, also halt. Ja, es war so schlecht, ist die Aging, ja. Heilige Scheiße. 21 Jahre alt, Jesus, das war fürchterlich, absolut. Also der Film, grundlegend, ich muss es jetzt schon sagen, ich wollte es eigentlich zurückhalten, ist für mich echt schlecht gealtert aufgrund dieses CGI. Unglaublich. Ja, es gibt Szenen, die besser gealtert sind, aber da kommen wir noch zu, aber das De-Aging, das war ganz, ganz fürchterlich. Ja. Ja. Dann das eins der wenigen Stan Lee Cameo gleich am Anfang als Opa mit dem Wasserstrahl so er sagt ja nicht mehr was, er guckt ja nur dämlich den Wasserstrahl hinterher. Nee, er guckt einfach nur den Wasserstrahl, den Jean anscheinend abfeuern kann, weil wie wir alle wissen, geht es in X-Men nur um Jean und um Wolverine. Es geht in jedem X-Men anscheinend nur um es Jean. Es geht nur um Wolverine. Es ist Katastrophe. Jean ist der Sidekick, um Wolverine besser aussehen zu lassen. 100%, ja. Dann kommen wir direkt zu einer wirklich geilen Szene mit dem kleinen Angel, der kleinen Archangel. Wie er sich die Flügel da absetzt. In absoluter Panik vor seinem Vater die Flügel wegschneiden will. Ja. Kleine hat das also so cool ehrlich, gemacht. Diese Szene geschauspielert. Du hast ihm diese Angst abgenommen. Ich hab's auch jetzt noch geliebt. Das ist für mich eine Szene, die ist wirklich gut gealtert. Weil so einen guten Kinderschauspieler hast du nicht oft. Nein, der so gut gemacht. Ich freue mich tatsächlich schon, die Hintergrundgeschichte von diesem Jungen zu sehen. Nein, ist das einzige. Mir bitte? Was? Das einzige Mal, dass er auftaucht. Aha. Doch, wie lange ist Angel im Film? Er taucht später nochmal als Angel auf. Also wie lange ist Angel im Film? Ja, er breitet einmal seine Flügel aus und darf dann zweimal durch die Gegend fliegen. Und das war's dann eigentlich. Genau. Ist klar. Und wir haben wieder PlayStation 2 Infographics. Na, hervorragend. Wir sind wieder in den 2000ern. Ah, ist das schön. Und sind direkt da über in Mutantentraining mit Logan, nicht Colossus, Bobby, Kitty Pryde, diesmal mit Text und einer eifersüchtigen Marie. Sehr interessant, wie das Ganze mit Marie eigentlich angefangen hat, also mit Rogue. Und sie haben Marie halt einfach liegen lassen, weil sie gemerkt haben, Wolverine gibt mir Geld. Sehr interessante. Was wollen die Leute sehen? Wolverine. Hugh Jackman hat sich hier für den dritten Teil noch weiter aufgepumpt. Ja. Rogue ist ein sehr guter Charakter. Rogue ist ein sehr starker Charakter, sehr emotionaler Charakter. Die ist mit Gambit zusammen eigentlich. Gambit taucht in den Film nicht auf. Sie hat die tiefgreifendste und wirklich traurigste Geschichte. Richtig, absolut großartig. Und hier ist er einfach nur, in den dritten Teil ich will vögeln. Ja. Horny. Ohne Witz. Ohne Ende. Ich meine, auf der einen Seite kann ich das verstehen, weil die ist jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 2 Jahre da mit Iceman zusammen. Und die beiden können sich einfach nicht anfassen, obwohl sie Teenager sind. Und Teenager wollen nur rammeln. Ja. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite dieser krasse Ausbruch, wo es ihm so knallhart an den Kopf wirft. Er hat ja wirklich nichts falsch gemacht. Nein, hat er nicht. Sie haut ihm an Kopf. Du denkst doch eh immer nur an das eine, wie alle Männer. Du bist diejenige, die das alles werden. Und auf der anderen Seite fand ich das aber mit ihm und Kitty Pryde ein bisschen aufgedrückt. Sehr aufgezwungen. Das war sehr aufgedrückt, ja. Das war nur, um die Eifersucht da reinzubringen, weil erstens, die beiden haben null Chemie. Also für mich nicht. Das ist, als würdest du Bruder und Schwester zum Pärchen machen. Ja. Ja, es sind so, du merkst wirklich, die beiden sind nur Freunde irgendwie. Das sind, die passen nicht zusammen, das sind nur Freunde. Das ist okay. Die strahlen null aus, die schlabbern sich, wenn du sie nicht anschaust, gleich. Ja, das sollst du ja auch gar nicht. Die beiden sind ja nur Freunde, aber für Rogue sieht es von oben halt anders aus. Ja, Rogue ist halt zu horny, da ist alles vernebelt. Weil du siehst Bobby hat für sie gar nichts übrig und sie auch nicht für Bobby. Ja? Also, die beiden sind nur Freunde und hat sie ja, wo die da Eislaufen sind, hatte sie ja wirklich nur aufmuntern wollen. Oh, hi Scott, wie geht's dir? Er ist ein bisschen Depri. Woran sieht man das? Er ist unrasiert und er guckt ein bisschen böse durch seine Guckerchen. Und deswegen geht er jetzt, weil wie man in dieser Schule anscheinend einfach gehen kann, wie wir gelernt haben. Man kann die Schule einfach verlassen. Die Lehrer dürfen das nicht. Ja, es ist so scheiße, wieder ein Lehrer weniger. Fuck, jetzt muss ich. Das muss wohl nicht nur Kunst machen, sondern auch werken. So. Charles, unser Sicherheitssystem ist noch geschrumpft. Echt? Ja. Wieso? Wir haben Lehrer weniger. Ja. Wir haben schon Lehrer weniger. Ach, shit. Oh, hi, Beast. Bestes Make-up. Es sieht so gut aus. Weil es praktischer so Effekt ist und deshalb sieht es so fantastisch aus. Ja. Ja, und Kelsey Grammer ist ein fantastischer Schauspieler. Warme Ausstrahlung, der Typ. Das ist nicht mehr normal. Der hat Charisma, wenn er in den Raum kommt. Er muss nichts sagen. Ja. Nein, er muss wirklich nicht. Nein, er muss einfach nur kopfüber da hängen und lesen. Aber perfekt. Jetzt mal ehrlich, Jungs, wie geil war das, als der an diesem Tisch dann saß mit diesen ganzen hohen Tieren und er ist der Einzige, der Ausstrahlung hat. Du achtest auf niemanden an. Ja, vor allem, er sitzt neben dem Präsidenten und der Präsidenten wirkt, als wäre er sein Sekretär. Ja, genau. Es ist so bescheuert. Vor allem, er sitzt da und du hast so diese klischeehaftesten Leute. Der Präsident, ein Mutant und der Rest sind Militärs. und Ja-Sager. Und keiner wirkt wie irgendwer. Ja. Es ist wie im wahren Leben. Keiner wirkt wie irgendwer. Schön. Hallo, Mystique, wie geht's dir? Ach, du bist mal wieder, machst das, was du am besten kannst, einfach Leute verhauen. Weil man hat ja nichts gelernt. Hey, wie oft haben Mystique gefangen? 3 oder 4 Mal. Sollten wir sie nur mit Handschellen fesseln? Ja, passt schon. Ist nur eine Frau. Was kann sie schon? Denn schon? Ja, genau, was kann die denn schon? Ist ja nur eine blaue Frau. Oh boy. Und dann werden sie alle vermöbelt, was ich geil fand. Frauenpower. Ja, das fand ich auch gut. Ich mag aber, wie sie den Verarscher sich in ihn verwandelt hat und dann einfach dasselbe gesagt hat wie er. Das ist eigentlich total billig, aber irgendwie fand ich das so lustig. Aber es hat diese Situation wirklich die Krone aufgesetzt, weil du musst dir das vorstellen, wie Stefan gerade gesagt hat, die haben dich schon, weiß Gott, wie oft gefangen. Wissen, wie gefährlich die ist und dann immer noch, ja mei, die ist eine Frau, was kann die schon ohne Magneto tun? Ja. Und dafür haben sie es verdient. Charles. So klischeehaft auf die Fresse. Absolut, absolut. Charles redet in der Klasse über Deus Ex Machina. Das fand ich so geil. Hier ist jemand, der noch für die Story wichtig sein wird. Zumindest für mich, wink wink. Und den gibt es auch alles nur klar, jetzt, weil gut. Er jetzt wichtig ist. Wir haben unser Knight Rider. Weil er jetzt wichtig ist. Ja, ja, ohne Witz. Weil er jetzt wichtig ist. Mach's gut. Storm ist wieder da. Halle Berry diesmal in einer etwas größeren Rolle. Perücke Nummer 3. Sieht zumindest okay aus. Ja, sieht zumindest wirklich aus, als wäre sie in der Haare. Ich weiß nicht, was du hast. Schauspielern kannst du immer noch nicht. Sie hat doch keine größere Rolle. Sie ist immer noch der Sidekick neben Wolverine. Ja, aber sie hat eine größere Rolle als und mehr Verantwortung. Mehr Text. Warum? Weil Halle Berry sich beschwert hat. Deshalb wurde Scott auch so schnell rausgeschrieben, weil Halle Berry sich wirklich hat zusichern lassen, vertraglich, dass sie mehr eine größere Rolle bekommt. Echt? Boah, das war mir neu. Oh boy. Krass. Ist wirklich das so. Das ist mies. Krass, das ist mir neu gewesen. Die hat sich nach Teil 1 und 2 beschwert, dass ihre Rolle in Anführungszeichen so klein ist. Und hat sich das erklärt. Zusichern lassen. Deshalb musste Scott halt ganz schnell weggelasert werden. Oder zum Explodieren gebracht werden, vielmehr. Weil dafür musste halt ein Charakter gestrichen werden. Krass. Ja, bei der Anführer, ne? Es muss ja unbedingt der Anführer weg dann sein. Das ja, weil es ist ja so, eigentlich muss ja, übernimmt ja Scott die Schule, wenn was mit dem Professor passiert. Ja, ganz ehrlich, ja. Das war jetzt das Ausschluss. Scott ist der Anführer der X-Men. Ja, ist er auch, aber deshalb musste er ja weg, damit er hier Storm dann die großen Reden schwingen kann. Aber es ist doch ein Ausschlussprinzip. Du sitzt jetzt als ein Writer dran, du musst jetzt einen Charakter rausnehmen. Okay, welchen darf ich rausnehmen aus dem Cast? Wolverine, das erlaubten die mir nicht. Jean erlauben die mir auch nicht, die ist wichtig für Wolverine. Xavier, der hat so ein bisschen die Gadget-Rolle. Storm will eine größere Rolle. Wer bleibt denn noch übrig? Es bleibt nur Scott übrig, das ist das Problem. Die haben niemanden mehr. Egal wie wichtig er ist. Was ich halt so schade finde, weil mit Jean wieder lebendig wäre es so großartig gewesen, den Banter zwischen Wolverine und ihn zu haben. Ja. Das wäre so gut gewesen. Der ganze Comic-Zyklus, ich empfehle euch da draußen und auch euch beiden, den Dark Phoenix Comic-Zyklus. Er ist großartig. Wird von den Aliens übernommen, dass die anfangs noch geholfen hat, irgendwann die X-Men richtig zercrushed hat. Absolut großartig. Um Himmels Willen, es ist so gut geschrieben. Es ist so verdammt gut. Der Phoenix zerstört Planeten. Bullshit. Dark das Phoenix ist, Bullshit. Ist eine der geilsten guten Bösewichte, die es gibt. Das ist ein großartiges. Deshalb Story, freut er schon auf den Podcast über den Dark Phoenix Film. Oh boy. Ich melde mich in Urlaub. Ich will den nicht nochmal sehen. Storm begrüßt erstmal den ollen Beast mit einem kleinen Küsschen. Ja, she loves the blue, was soll man machen? Wo zur Hölle ist der Jumper hin? Wo zur Hölle ist Kurt hin? Weg. Kurt, do you want to join us? Nein, ich gehe zurück in meine Kirche, ihr könnt mich mal. Ihr seid alles Faschisten, geht wieder. Er ist jetzt Papst geworden, da darf er nicht. Das wäre nice. Ich bete mir gern ein, dass er mit Blade irgendwo Dämonen jagt. Das ist auch eine Möglichkeit, ja, auch nicht schlecht. Ist so mein Headcanon, entweder mit Konstantin oder mit Blade unterwegs. Alcatraz als Hospital umzubauen ist absolut keine Red Flag. Absolut nicht. Ja, wir haben jetzt hier Alcatraz ein Gefängnis umgebaut. Aha, okay, also damit er die Mutanten einen guten Imagewechsel. Ja, wir haben ja jetzt Rogues. Ein Heilmittel. Ich meine, es wirft gute Fragen aus. So nach dem Motto, hey, ist das gut? Ist das, wäre das gar nicht schlecht, wenn wir uns heilen lassen? Und ich finde es schön, wie Storm sagt, welcher Idiot würde das machen, dass Rock und Pan, wir können uns heilen lassen? Nein, vor allem, das ist ein Punkt, den ich unbedingt besprechen wollte, weil Storm steht da und sagt zu Rogue, die ihre Liebsten nicht anfassen kann, die niemanden küssen kann, die körperliche Nähe ist für sie nicht drin. Als Teenager und auch als Mensch. Und dann sagt Storm zu ihr, mit dir stimmt doch, ist doch alles in Ordnung, mit dir fehlt nichts, das gehört zu dir. Und ich denke so, du kannst Blitze kontrollieren und siehst ansonsten normal aus, halt die Fresse. Ja. Absolut, 100%. Das ist halt so, du versetzt dich gerade nicht in deine Schülerin rein. Das ist einfach... Das genauso wie der Typ, der immer blinzeln muss, um irgendwas ein- oder auszuschalten. Das ist halt so, ob der das nicht auch loswerden will, damit er endlich mal schlafen kann? Nur als Beispiel jetzt. Ja? Ich meine, es gibt genug Mutationen, die nicht so geil sind. Ja. Storm zeigt halt hier einfach null Einfühlungsvermögen und ich hätte in dem Moment, weil du jetzt gesagt hast, was meinen wir dazu, ich hätte Scott lieber gehabt in der Szene. Weil es gibt nun mal fucking Mutationen, die dir das Leben so dermaßen zur Hölle machen in X-Men. Natürlich willst du die loswerden. Ja. Deshalb mag ich ja, dass es ausgerechnet Stinkstiefel Wolverine ist, der ihr dann versucht, ein bisschen ins Gewissen zu reden. Der sie dann ja zur Seite und sagt, sag mir nur, dass du es nicht für den Jungen machst. Solltest du mich nicht aufhalten? Ich bin nicht dein Vater. Ja, aber Rogue bringt dann auch so einen Spruch, du hast keine Ahnung, wie es ist, vor seinen Kräften Angst zu haben. I'm sorry? Bitte was? Hä? Das sagst du zu Wolverine? Okay. Hey, Wolverine hat vor gar nichts Angst. Er ist Wolverine. Mutanten versammeln sich mit einem Haufen Cameos mit Eric und Paro in einer komplett kaputten Kirche, wo ich denke, räumen die ihre Kirche nicht auf? Oder? Und dann kommt das Allerschlimmste von allem, was sie je gemacht haben. Sie haben Dragon Ball Power Level eingeführt. Ja, das war dumm. Ja, das sind alles nur Stufe 3 Mutanten, so aber ihr seid ein Stufe 5 Mutant. Nee, das sind alle Stufe 2, ihr seid Stufe 3 Mutant. The Power Level? Hä? Nee, Magneto war, glaube ich, mindestens 4 oder 5. Der war auf jeden Fall deutlich stärker. Und Jean ist, glaube ich, 4 und Jean ist 5. Nee, Jean ist auf einer Skala von 1 bis 5 eine 6. Und zwar eine solide. Eigentlich eine 10, aber bleiben wir mal filmakkurat. Ja. Aber die Power Level war das nutzloseste überhaupt. Nein, das Dümmste, weil es hat dem Film auch überhaupt nichts dazu gebracht. Ja. Nein, ich finde, es hat dieses ganze Thema mit den Mutanten viel mehr ins Lächerliche gezogen. Absolut. Vor allem, das wird auch noch untersteuert, ne? Hey, weißt du nicht, wie du redest? Plünk, ich bin Porcupine. Du bist ein starres Schwein. Ich kann dich anzünden. Fuck off. Ich hasse diesen Typ. Hey, ich weiß nicht, wie du redest? Pling. Super, und jetzt? Du bist ein starres Schwein. Fuck you. Weißt du musst Leute umarmen, die ich kann Pyro eigentlich auf den Tod nicht ausstehen, aber in dem Film mag ich ihn irgendwie so ein bisschen. Ja, weil er nichts sagt, hauptsächlich. Nee, weil er das tut, was er ist. Der ist die rechte Hand von Magneto und spricht ihn auch nicht groß rein. Er ist sein Sekretär und kümmert sich um ihn. Richtig. Essen kaufen, Windeln wechseln, alles dabei. Das macht er. Er ist im Prinzip von so einer Pflegeservice eingestellt. Finde ich gut. Die übliche, wir legen den Gefangenen mit einer Eskorte ab und der passiert absolut nichts Szene. Sehr gut. Da wird absolut nichts passieren. Es ist immer dasselbe. Vor allem, wir machen Risikoskorte für einen. Können wir nicht. Aber für das, dass sie vorher auf dem Stuhl mit Handschellen. Das war ja nicht nur sie. Der Juggernaut war ja noch da drin und dieser Multiplikator-Typ war ja noch da drin. Und der Multiplikator-Typ war noch drin, ja. Aber die obligatorische Drohung fand ich dann sehr klischeehaft solide eingebaut. Ja, wenn das ich hier raus ja, bin, ich töte dich an deinen eigenen Händen. Solide. Beast trifft auf den absolut sehr interessanten Charakter, der nicht ausgeführt wird. Der komplett verschwendet wurde. Meinst in du die Wissenschaftlerin oder? Nein. Beide eigentlich. Den Wissenschaftlerin und den jungen Jimmy. Mhm. Jimmy wäre so ein cooler, wäre so cool gewesen, wenn sie den mal ausgebaut hätten. Archangel ausbauen, Jimmy ausbauen und der Film wäre so cool gewesen. Jimmy sitzt einfach nur in seinem Raum. Guckt aus dem Fenster. Spielt Xbox? Ja. Nein, die spielt Xbox. Spielt er guckt Xbox. Nicht mal aus dem Fenster, die spielt Xbox. Ja. Er guckt zweimal aus dem Fenster. Er macht das, was wir Xbox. Am liebsten in unserer Kindheit getan haben. Zocken. Ja. In dem weißen. Ja, das hat es auch realistisch gemacht, dass er einfach da sitzt und zockt. Ja, das ist, ich finde trotzdem, die hätten die Figur so viel mehr ausbauen müssen. Die stellen sich einfach dahin. Ja, wir haben übrigens Mutanten gefunden, der alles heilen kann. Also der das X-Chromosom da unterdrückt, das X-Gen. Ja. Und du denkst so, what? Ihr hättet ja nicht irgendwie zumindest eine kleine Szene einbauen können, wie er überhaupt gefunden wird, wie er dann halt entführt wird, vom Militär. Wie ihm eingeredet wird, dass er die Rettung für die Menschheit ist. Dass er glaubt, dass es alles in Ordnung ist, was da passiert. Dass sie einen Konflikt einbauen. Ja. Dass sie einfach nur einen Konflikt einbauen und sowas. Nein, gar nicht. Der ist da. Wer von uns wäre den Deal nicht eingegangen? Einmal am Tag Blutabnahme, dafür kriegst du alle Games, die du willst. Ja, bestes Leben, Alter. Kriegst du eine Xbox. Krieg ich eine Playstation, dafür musst du zweimal Blut abnehmen. Ja, kriege ich eine Playstation, dafür müssen wir zweimal Blut nehmen. Oh, okay. Ich höre gleich auf, mein Anti-X-Chromosom zu bilden. Ich will eine Playstation 5. Ja, ich bin in Pubertät. Und Scott fährt zum Laserangeln. Die übertriebenste Szene ever. Also, ja, ich mag Scott. Scott fährt zum Laserangeln und bringt Jean zurück. Ja, aber das war dieses Klischeehafte. Warum nur? Nein! Und brüllt erstmal und dann feuert er in den See. Und dann steigt sie wie Jesus auf von den Toten. Jesus auf, ja. Während sie da in ihrem, in ihrem Vakuum war und überlebt hat, sind doch die Haare praktischerweise gewachsen. Genau. Und ganz wichtig, seht ihr, liebe Kinder, lasert in den See und eure Geliebte kommt zurück. Ja. Weil sie ihm ja sowieso ins Brain schickt. Da musst du nur lesen. Dann saugt sie ihn erstmal leer. Explodiert ihn und damit war es das mit dem fucking Leader der X-Men, der in jedem Teil verschwendet wurde. In jedem Teil. Es wurde wirklich nie gezeigt, warum er der Leader der X-Men ist, warum er der engste Vertraute von Charles Xavier ist. Also eigentlich wirkt er nur wie der schlechteste Sidekick. Ja. Absolut. 100%. Er nervt dich ja nur, weil du ja eigentlich willst, dass Wolverine und Jean zusammenkommen. Deshalb nervt er dich ja nur. Und er macht ja aus ein bisschen er wird ja auch immer besiegt, wenn er kämpft. Und das ist halt so. Und er zeigt halt nie Anführerqualitäten. Und das ist halt so traurig. Aber ist im ersten Film halt der Anführer. Das ist ja so traurig. Er wirkt halt immer so wie der kleine Junge, der immer mitgeschleift wird. Ja. Obwohl er eigentlich der Anführer ist. Scott hätte so viel mehr verdient gehabt. Und dann kam das, was du gesagt hast mit, wir haben jetzt eine Klasse 5. Meine Frage ist, wo zur Hölle seid ihr? In dem Keller? In einem weird aussehenden Keller. Oh, wir haben jetzt jemanden gefunden, der ist auf jeden Fall stärker als du. Die ist Klasse 5. Alles klar. Wie ist ihr Power-Level? Ober 9000? Magneto weiß natürlich sofort, dass es Jean ist. Ja, richtig. Und dann kommen wir zu der... Also denkst du, okay, cool, jetzt erfahren wir endlich, warum Jean wieder da ist, was es mit dem Dark Phoenix auf hat. Es ist eigentlich nur, weil Charles gesehen hat, sie hat zwei Persönlichkeiten und hat eine davon unterdrückt. Ja. Und sie ist nur am Leben wieder rausgekommen, weil das die Methode, die er benutzt hat, war Wasser. Was? Hä? Es ist Charles Schuld, was hier passiert. Es ist Charles Schuld, was hier passiert. Alles klar, hervorragend. Nice. Oh, hi, Angel, Superheldenpose. Das war... Nein, ich will das Heilmittel nicht. Superheldenpose. Jetzt spring ich aus dem Fenster. Ja, wie aber auch übertrieben die Flügel ausbreitet. Fürchterlich, absolut fürchterlich. Ja, nur für die Szene ist er gecastet worden. Ja, aber die Flüge sind ja so schlecht mit CGI an seinen Rücken gemacht. Ja. Es ist so schlecht da dran gefotoshoppt. Ja. Hätte da nicht nochmal jemand dran gehen können? Es war seine Glanzleistung, das war das Einzige, was er wirklich dem Film beigetragen hat, diese Szene. Ich fand's ja schön, wie er Kopf voraus durch die Scheibe gesprungen ist und nichts passiert ist, fand ich gut. Er hat sich als Kind mit einem Messer die Flügel gestutzt, also natürlich jucken ihn die paar Schnitte mit dem Glas nicht. Eric befreit seinen Liebling, seinen einzigen Liebling. Oder wird gesagt, Eric geht shoppen. Wobei das schon ziemlich geil aussah. Du denkst so, okay, cool, was kommt jetzt? Schlottert ihr die irgendwie zur Seite? Nö, er zerquetscht zwei, drei Leute einfach in ihren Autos, schmeißt sie zur Seite, schmeißt diesen LKW zur Seite und setzt ihn dahin. Wie gnadenlos so. Magneto einfach. Es ist manchmal echt schwierig mit anzusehen. Erstens, wie gnadenlos das ist, was eigentlich überhaupt nicht zu Magneto passt. Zweitens, was genau meinst du, was gnadenlos war in der Szene? Dieses gnadenlose. Er will ja. Dass er die Polizeieskorte, die Autos einfach zerquetscht. Anstatt sie zur Seite zu schieben. Das ist gnadenlos. Ja, aber wir haben. Also es passt zumindest zu dem, wie er am Ende vom zweiten Teil ja aufgebaut wurde. Es ist einfach nur noch. Zu diesem Magneto passt. Ja. Nicht zu diesem Magneto passt, ja. Aber zum eigentlichen Magneto passt überhaupt nicht, dass er das überhaupt macht. Dennoch ist die Szene ganz nett, wo sie dann ranstehen und erstmal den Doppelten abholen. Und dann Winnie Jones. Ich meine Juggernaut, sorry. Wobei er schon bescheuert kannst war. Kannst du mich befreien, ich Helm. Muss pissen. Ja. Hübscher Helm. Ja, der beschützt mein hübsches Gesicht. Und so, oh Mann. Terrible. Ich fand sie trashig, aber gut. Also was dann, ich dann richtig Mystique. Gnadenlos auch für Charles fand, ist die Szene, die dann kommt. Mit Mystique wird von dieser komischen, anscheinend haben sie raus eine Waffe entwickelt, was niemand vorher wusste, wird getroffen und wird direkt von Charles verlassen. Da habe ich eine kleine Frage an Charles. Euch. Ich habe schon mal Charles geschrieben, weiß nicht warum. Von Eric verlassen. So, da habe ich eine klitzekleine Frage an euch. Na? Er sieht sie an und sagt, oh, du bist keiner mehr von uns. Schade, dich war so schön und ist gegangen. Warum hätte er nicht gesagt, du, komm mit, wir gehen in meinen Unterschlupf, weil wir in Teil 1 erfahren haben, kann ich meinen Glibber absenden und jemanden zu einem Mutanten machen und da ich ein Wissenschaftler bin, habe ich das Ganze natürlich perfektioniert und kann dich wieder zum Mutanten machen. Es ist anscheinend... Nee, die Mutantenmaschine ist ja kein Thema mehr. Nein, existiert ja nicht mehr. Um ihr den Grund zu geben, überzulaufen, um ihn noch arschlochmäßiger dastehen zu lassen... Aber ich muss ehrlich sagen, für mich hat genau diese das Szene... Das war so dumm einfach diese nur. Diese Szene hat für mich das zerstört, was sie aus Charles machen wollten. Nicht aus Charles. Ach. Aus Eric machen wollten. Mir geht's genauso die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wieso. Im zweiten Teil haben sie ihn aufgebaut von dem... Ja, er ist nicht mehr der Magneto, der einfach alles ändern will. Alle sollen gleich sein zu... Ich bin jetzt der richtig böse, evil Knievel-Typ. Er ist jetzt einfach nur noch ein Terrorist. Er ist jetzt einfach nur noch ein böser Terrorist. Aber nicht mehr das ist geworden... Also sorry, nicht ja, mehr ist das er richtig vernünftig. Er zerquetscht zwei Polizeiautos und ist dumm genug, diesen letzten Cop da in diesen Frachter, wo er die Leute befreit, am Leben zu lassen. Wenn er schon ein Terrorist ist, dann soll er es richtig machen und da drin den einen Cop auch noch abknallen. Er ist kein Terrorist, er ist das geworden, was er eigentlich er nie hätte sein wollen, ein Faschist. Er ist ein Faschist und Terrorist. Ja. Er macht umgekehrt das, was er den Menschen immer vorwirft. Wobei, auf der anderen Seite, ich muss Stefan schon recht geben, ein wirklicher Terrorist ist er nicht, weil ein Terrorist würde nicht einfach einen seiner getreuen Anhänger, die durch den Tod gehen würden, da einfach mit liegen lassen. Der wird dem Sprengstoffgürtel an die Brust binden und sagen, guck, geh in das Gebäude und kill. Ja, was aber auch nochmal Fanservice gab, weil sie einfach da nackt da lag. Ich meine, das macht Sinn, Mystique ist nackt rumgelaufen, aber es ist... Ja. Und darf ich mal kurz anmerken, die Schauspielerin ist ziemlich sexy. Also auch eine sehr schöne Frau, muss ich sagen. Ja, ja. Aber ich finde es weird und ich finde es nicht gerechtfertigt für das, was eigentlich... Nein, es ist grausam, was er eine Rolle spielt. Nein, absolut nicht. Es ist furchtbar. Und es passt auch zu keinem, nicht zu Magneto, egal welche... Weißt du, dass Eric sie wirklich einfach nur zurücklässt? Es ist so, er hätte ja darum trauern können, aber er hätte sie... Die sind durch dick und dünn gegangen, die war immer für ihn da. Sie hat noch das Leben gerettet. Fuck, wenn sie nicht da reingegangen wäre, hätte er jetzt keine Kräfte mehr. Ja... Also es ist, dass er dann, ich meine, es sollte einfach zeigen, wie gnadenlos er jetzt ist, aber dass er seine treueste Dienerin zurücklässt. Ja? Nein. Ey, guck, warum Mystique, warum brauche ich dich? Ich habe jetzt Juggernaut. Der will mal pissen. Ich habe Willie Jones und meinen persönlichen Feueranzünder, passt schon. Ah. Oh, hi Jane, geht's dir gut? Wach auf, woher die roten Haare? Okay, let's bone. Das war... Es war, alles klar, cool. Wo sie die Gürtelschnalle wegfliegen lässt, ja. Tschu! Ja. Das war so bescheuert. Gene, was ist mit Scott passiert? Er ist auf der Farm für kleine Scots, ist alles gut. Charles judge Logan mit What have you done? Charles, was hast du getan? Bitte, als dann Gene abgehauen ist. Was hat er denn gemacht? Gar nichts. Nee, was hat Logan denn gemacht? Er hat gar nichts gemacht. Ist aufgewacht. Hi Gene, coole rote Haare. Let's bone. Okay. Why not? Es ist, oh mein Gott. Ich finde, dass die Schauspielerin es auch halbwegs gut gebacken kriegt, die beiden Seiten von sich zu zeigen. Relativ. Ich meine, ja. Es ging besser, also natürlich. Es ist jetzt keine Oscar-reife Darbietung, aber sie bekommt es gut genug hin. Also ich muss sagen, sie macht es gut, sie bringt es rüber. Das aber, ihr halt eigentliches Ich, das verängstigte Ich, wenn es durchkommt, du merkst es zumindest gut genug. Ja. Ja. Danach kommt der Charles und Erics zweiter Hausbesuch. Ich meine, an sich, die Idee ist ganz nett. Diese komplette Szene bis dahin ist komplett dämlich. Erstens, warum geht sie nach Hause? Zweitens, wo sind ihre Eltern? Warum sind ihre Eltern nicht da, um zu einer Ahnung, mit auf ihr zu reden Eltern oder fahren. Sonst irgendwas? Ja. Der Eltern, vermutlich. Aber auf der Eltern fahren. Das hätte wenigstens implementiert sein können, ne? Dass sie ihre Eltern umgebracht hat, so schwarze Umrisse oder sonst irgendwas. Gar nichts. Sie sitzt einfach nur da. Sie ist ein Stufe 7 Mutant. Da bleiben keine Spuren. Ich fand's aber schön, wie das Haus anscheinend für Rollstühle gemacht ist, weil Charles konnte einfach reinfahren. Fand ich gut. Es verlief nicht ganz so geplant. Vor allem Eric ist ein kompletter Arsch in dem Ding. Dieses ganze Anstachen über, lass dir nicht sagen, was du zu tun hast. Du kannst. Ja, und dann, er stachelt sie die ganze Zeit an und dann wundert er sich, dass sie den Professor umbringt. Ja, und dann macht sie Staub aus ihm. Und dann ist er weg. Der Fight war gegen Modito. Vor allem, weißt du, es ist so dämlich, es ist so schlimm. Da passiert was. Oh nein, da geht alles kaputt. Und Logan will reingehen. Und Storm hält ihn auf. Der Professor macht das schon. Der. Haben wir gesehen. Trotzdem, der Fight war so dumm. Mit diesen, es darf niemand ins Haus. Was macht Juggernaut als erstes? Schmeißt Logan ins Haus. Sehr gut. Ja, ganz ehrlich, es ist Juggernaut. Der denkt nicht so viel. Vor allem der Stachelschwein-Typ, ne? Guckt sie an. Hä, Stachelschwein, immer zur Seite geschlossen. Was soll er machen? Sehr gut. Also beste ganz ehrlich, mich würde da jetzt interessieren, dass sie sich ja so eine große Rolle hat reinschreiben lassen, ob diese Typen extra gecastet wurden, um sie noch größer wirken zu lassen mit ihren Kräften. Du meinst mit ihrem Wirbeltornado? Ja, weil sie im Wirbeltornado und dann sind schon zwei sofort außer Gefecht. Es war so bescheuert einfach nur. Wobei, das einzig Coole war der Stunt, wo Juggernaut Wolverine durch die Decke geschmissen hat und auf der anderen Seite wieder rausgeflogen. Das sah cool aus. Das war eigentlich ganz ziemlich witzig. Aber ansonsten, der Fight, ich fand's so dumm. Und dann am Ende, tja, bei Charles. Er verabschiedete sich mit dem Blick auf Wolverine, so nach dem Motto, wir sehen uns, wenn ich alt und gebrechlich bin und du mir die Windeln wechseln musst. Plupp, aber lustig war, dass Wasser wieder nach oben fließt. Sie ist Jesus. Marvel Jesus. Ja. Da ist er wieder, der Marvel Jesus. Ich finde es übrigens gut, dass alles in dem Haus kaputt ist, bis auf der Stuhl. Das sieht aus, als hätte er keinen Kratzer gekriegt. Und Gene kann es richtig gut, es so zu steuern, dass niemand, der gerade kämpft, getroffen wird. Erstens das und zweitens haben die alle Teleportationskräfte, weil der alte Eric steht auf und sagt, komm Gene, wir gehen und sie sind weg. Und alle anderen Gegner sind auch verschwunden. Okay, cool. Nice. Sie sind mit dem unsichtbaren Bootmobil weggefahren. Oh, das war so dämlich. Dann ist die Beerdigung von Charles, wo ich alles klar. Also ein einziger möchte von ich noch denen dazu erwähnen, weil was habe ich mir aufgeschrieben zu dieser Jeans-Szene, wo sie Charles einfach wegpustet? Mensch, Logan, hättest du es doch mal an dein Bone gelassen. Das ist so viele Probleme gelöst. Hättest du an dein Huge Eggman gelassen, dann wäre es vielleicht was gewesen. Oh, es ist so bescheuert. Es ist so geil. Unser Professor ist unser Ersatzvater ist gestorben. Es gibt nichts Schlimmeres. Kitty, lass uns flirten. Aber selbst da hätten sie wenigstens noch irgendwie erwähnen können, dass Cyclops auch weg ist. Ja. Weil ja, das ist ja Cyclops für die Story jetzt nicht mehr wichtig. Eigentlich die logische Reihenfolge. Wenn Charles weg ist, dann Cyclops. Okay, oh, und sein ist Professor gestorben, aber wir haben ja noch einen Anführer. Wo sind eigentlich Cyclops? Auch weg. Auf Darf ich euch die neue Schulleiterin vorstellen? Storm! Storm! Und dann am Ende kriegen sie raus, dass es ein Plot war, damit sie Schulleiterin werden darf. Storm, die mit so viel Einfühlungsvermögen, dass sie lauter kleine Selbstmörder großzieht. Ja. Rogue ist eifersüchtig und macht das, was Rogue am besten kann. Sie läuft weg. Ist ja nicht, dass er, das ist so ihr Leitmotiv. Sie rennt immer gerne weg, ja. In dem Film ist das ihr Leitmotiv. Ja, auch vorher schon. Sie ist auch im ersten Teil immer weggerannt. Ja, das ist so. Oh, es ist. Nee. Hausaufgaben. Ich laufe weg. Wäsche waschen. Oh, ich packe meine Klamotten, ich gehe. Und dann schleudert sie noch Logan diesen Satz entgegen. Ja, du weißt nicht, wie es ist, Angst vor seinen Kräften zu haben. Bitte was? Nochmal bitte? Logan hat keine Angst. Nochmal bitte? Und dann hat Logan ja darauf geantwortet, doch, ich bin einer von denen, die es wissen. Oh Gott. Furchtbar. Und dann wollen sie auf einmal die Schule schließen, wenn sie zusammensitzen. Ja, wir müssen ja alle wieder nach Hause schicken. Jetzt, im Krieg, klar. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber dann kommt ja als Gott sei Dank noch, hat Archangel noch eine Aufgabe. Habt ihr noch ein Zimmer frei? Ja klar, die Schule bleibt offen. Yay, wir haben einen Mutanten mehr. Yay, hast du zufällig Erkenntnisse im Lehren? Hast du zufällig Kenntnisse in Mathematik? Vielleicht haben sie einen neuen Sportlehrer mit ihm gefunden. Oh, es ist so dämlich. Das Mutantencamp mit Eric, der nicht ganz weiß, was er mit Jean anfangen soll, ehrlich gesagt. Das ist mein Liebling. Das ist halt so, Jean wurde jetzt die ganze Zeit als diese ultimative Bedrohung aufgebaut, die ja eigentlich total instabil ist und vor der du Angst haben sollst. Aber den Rest des Films bis zum Finale steht sie eigentlich weitestgehend eigentlich nur da an der Seite. Aber zumindest hatte Eric wirklich Angst vor ihr. Nee, er hatte nicht Angst vor ihr, er hatte Angst vor dem Mittel, das ihn seine Kräfte verfallen lässt. Er hatte Angst vor ihr, Angst vor ihr, was sie mit ihm anstellen kann. Weil sie hat es ihm ja vor Augen geführt. Sie macht einfach nur, denkt dran und dann hat er keine Kräfte mehr. Und das ist das, was ihm wirklich... Also Jean ist die Einzige, die Eric richtig an den Nüssen packen kann. Ja, dann auch plötzlich ihr dann doch befiehlt, weil du bist ja jetzt frei, Und dann, hör auf damit! So, willst du mir jetzt doch Befehle erteilen? Das ist so bescheuert. Also er weiß nicht so recht, was er mit ihr anfangen soll. Dann kommt dieses typische, haha, wir sind böse und greifen an der Impfstation an, weil wir brauchen keine Impfung. Das heißt, alle, die da rumstehen und sagen, wir brauchen kein Heilmittel, sind Mutanten. Wie viele gibt es eigentlich? Es gibt auch genug Aktivisten von den Menschen. Die Menschen stellen sich für alles rein, weißt du doch. Aber Menschen, ganz ehrlich, ich verstehe sie auch nicht so ganz. Sie haben jetzt Heilmittel, kippt es doch einfach ins Grundwasser. Erledigt sich das Problem für euch. Nein, Markus, das würde Sinn ergeben in dem Film. Ich weiß, sie sind alle nicht böse genug. Ich kann es unterbringen, jetzt. Weil sie nicht böse genug sind. Logan macht einen auf Rambo, killt ein paar Mutanten und keiner kriegt's mit. Fand ich geil. Wieder dieses blutlose Gekämpfe. Es sieht geil aus, wenn Hugh Jackman im Unterhemd durch die Gegend rennt und Leute, die du metzelt. Absolut. Nur halt wieder... Komplett unblutig. Ja, die FSK 12-Variante, ja. Was ich euch noch fragen wollte, es müsste jetzt auch um den Dreh gekommen sein, wo Logan im Unterhemd ist. Hätten die dieser Munition nicht einen cooleren Namen geben können? Heilmittelmunition? Echt jetzt? Anti-X hätte ich es genannt vielleicht. Das sind doch Amerikaner. Wieso fällt denen nichts Cooleres ein als Heilmittelmunition? Ja gut, das sind aber Militärs, die sind nicht clever. Das stimmt, aber dann bräuchten sie erst einen Marketing-Dude. Stefans Vorschlag wäre einprägsamer Anti-Ex-Munition. Weil die wollen ja was wegmachen. Ja, das, so hätte es vielleicht in den Comics geheißen. Obwohl ich kenne den Arc mit dem Heilmittel in den Comics nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Weil so einen ähnlichen Arc wird es nämlich bestimmt gegeben haben. Bestimmt, ja, aber da ist, glaube ich, Jimmy im Vordergrund gewesen, wenn es den überhaupt gibt. Magneto's Ansprache wirkt ein wenig wie das, was er bekämpft, und zwar Faschismus. Absolut. Er greift sich ja auch an die Brust und will ja diesen diesen tollen Gruß. Ja, es ist halt so, hier, wir werden uns der schlimmsten Krankheit entledigen, den Homo sapiens. Und es ist so. Viel, viel ja. schlimmer fand ich, und was ihn dann richtig für mich zum nicht mehr Magneto gemacht hat, ist, als er dann diesen faschistischen Satz gebracht hat und jeder Mutant, der uns im Weg ist, gegen den werden wir das Heilmittel einsetzen. Ja, und das ist halt sorry, so eine komplette Allüre. Das ist nicht mehr Eric. Das ist eine komplette Allüre darauf. Es ist so bescheuert einfach nur. Eric würde keinem Mutanten was antun wollen. Er würde sie höchstens halt aus dem Gefecht setzen. Ja, richtig. Ansonsten hätte er doch Charles schon längst umgebracht. Deswegen ist ja auch, also was ich ja auch so dämlich finde, ist, als er dann Logan entdeckt, ich rieche dein Adamantium schon meilenweit. Ich weiß, weil du mit Magneten umgehen kannst. Es gibt einen Comic, original, wo er das Skelett aus Logan rausreißt. Und das macht er einfach, weil er ihn auf den Sack geht. Und er reißt einfach das Skelett aus ihm raus und tötet ihn damit. Dann, fertig. Es wäre, in dem Sinne, wäre cool gewesen, ja, aber er macht immer so, ich hab genug von dir und schmeißt ihn weg. Er hätte seine Drohung wahrmachen können. Logan ist ihm im Weg, Heilmittel reindonnern. Dann hat er ein Problem. Hätte er auch machen können. Hätte er auch locker also, machen können. Welcher normale Mensch ohne Selbstregenerationskräfte kann Adamantium-Skelett überleben? Der würde in sich zusammensacken und fertig. Alles zusammenquetschen. Erleben. Ja, selbst sagen wir jetzt mal, er könnte, warum auch immer, das Skelett noch mit sich benutzen. Es ist halt, seine Heilungskräfte sind weg. Er könnte dementsprechend, er könnte ja nicht mehr einfach seine Krallen ausfahren. Ja, da würde er, da würde er schon halb verbluten, nur weil er seine Krallen rausfährt. Richtig. Und er überlebt ja nur seinen brachialen Kampfstil, weil er sich ja treffen lassen kann. Ja, genau, richtig. Dann kommt dieses bescheuerte Einsatzteam, umstellt das Camp und wird veralbert. Vorher kommt noch ein wichtiger Satz. Du hast einen Klischeesatz vergessen. Welchen? Es gibt nichts Schlimmeres als eine verschmähte Frau. Weil wir müssen ja mal wieder ein Klischee einbauen. Die Hölle kennt keinen Zorn wie den einer verschmähten Frau. Ja, genau sowas. Aber es war der Klischeesatz. So dumm. Ja, hell knows no fury like a woman scorned. Ja. Oh, grauenhaft. Nein, ich mag den Spruch. Ich finde den gut. Da gebe ich Markus recht. Nee, ich mag ihn nicht. Ich fand nein, weil es einfach zu genau zu der. Film. Ich weiß nicht, es hat einfach wirklich gepasst, vor allem auch wie Mystique platzt und einfach so wirklich dann zu denen rennt. Ja, er hat das gemacht und er hat das gemacht, ich habe hier alles, um es zu beweisen. Und dieses hämische Grinsen von dem klischeehaftesten weißen, reichen Mann, den es überhaupt gibt. Das war ja der Präsident, glaube ich, der es gesagt hat, ja. Ja, ja. Ja, das ist halt, und dann wird das Camp erstmal umstellt, aber kein Problem. Es ist eine Veralberung von Multiple Man gewesen. Wobei ich mir denke, das Multiple Man steht dann da, ich muss mich übergeben. Und dann denkt sich Multiple Man, Mist, ich verliere meine Kräfte, muss in den Knast. Warum habe ich mich dafür freiwillig gemeldet? es ist so bescheuert. Ja, vor allem, was hat er sich denn gedacht, dass er dann einfach weglaufen kann? Anscheinend, ja. Die X-Men machen sich auf, das, was sie am besten kann, die Kinder wieder alleine lassen und erstmal wieder auf Mission gehen. Aber auch hier, du vergisst dieses, und das ist jetzt mit voller Ironie gemeint, dieser grandiose Blick von Eric auf Alcatraz. Mit diesen superschönen Bildern, vor denen sie stehen. Ja. Oh, das sah so grauenhaft aus. Das hat in den Augen wehgetan. Wobei ich tatsächlich, jetzt kommt wirklich eine meiner absoluten Lieblingsszenen für die wirklich beste Szene meiner Augen, als Eric die Brücke rausreißt. Die Golden Gate Bridge, ja. Die Golden Gate Bridge einfach hochhebt und zur Seite zieht. Das ist eine der besten Szenen in ganz X-Men. So cool, absolut. Und was einfach mal so brutal zeigt, wie mächtig Magneto eigentlich ist, neben dem, wo er mit einem winzig kleinen Stück Metall aus seinem Plastikgefängnis ausgebrochen ist. Ich muss sagen, ich finde die Szene so geil und ich finde es schade, dass es der falsche Magneto ist, der es tut. Das ist wahr, ja. Weil es zeigt, wie mächtig Magneto ist und wie sehr er sich eigentlich zurückhält, um seine Ziele zu erreichen. Und es passt nicht zu diesem skrupellosen Magneto. Weil wieso, Gottverdammt, sollte der über die blöde Brücke laufen? Ja, vor allem danach kommt ja das, was ich noch viel schlimmer finde, dass er seine Bauern opfert. Ja, das ist scheißegal. So ist hier, ihr Schwachen, geht mal vor und lasst euch mal zurückverwandeln. Was noch viel besser ist, ist, innerhalb von einer Sekunde ist es auf einmal dunkel. Ist euch jetzt aufgefallen? Es wird schnell Nacht. Die gehen dahin. Ja. Die gehen dahin nachmittags. Ne? Obwohl, da, also war, wirklich, da war noch eine Szene, die wir vergessen haben. Das ist das, wo sie bei der Brücke ankommen und da ist Magneto direkt vor dem Auto mit der Familie steht und die Mutter dann die Tür abschließt. Ja, wurde sie klickt. So dummer Joke. Ah, so ein dummer Joke. Er ist dumm, aber ich muss jedes Mal lachen. Klar ist das dumm. Aber ich fand's halt, was ich halt geil fand, ist, er hebt die Brücke hoch, hebt sie nach drüben, setzt sie ab, ne? Mhm. Dreht's, guckt die Frau an, die macht das Ding runter, sie laufen 2 Meter dunkel. Instant dunkel. Ich so, okay. Es hat halt lang gedauert, darüber zu fliegen. Ja. vermutlich, ja. Oder es war eine. Wie gesagt, die Szene ist super. Die Szene ist super, auch wenn das sehr, auch wenn das sehr weird ist. Wie gesagt, es ist halt scheiße, dass er sagt, ja, hier, meine Bauernopfer. Ich mag aber, wo er sich eine Sekunde erschreckt, dass sie Plastikwaffen benutzen. Das war ziemlich gut. Ganz ehrlich, selbst da wieder, er kann eine fucking Brücke hochheben. Alle Gestelle in diesem ganzen Gefängnis bestehen aus Metall. Wenn du die Waffe von dem Militär-Heini nicht triffst, nimm das Gestell, das unter ihm ist. Ach, der hätte Geländer. Einfach die Brücke nach denen werfen Dong. Können, darum geht's ja nicht. Ja. Also, hätte er auch. Hab doch keine Angst vor Plastikwaffen. Aber, nein, kein Problem. Wir haben ja den Hulk-Klatscher von Nicht-Hulk, der die mit Schall alles kaputt machen kann. Plötzlich. Yay. Dass sie daran bei der Konstruktion nicht gedacht haben, warum nicht? Es war aber auch ein hässlicher Effekt, muss ich sagen. Ja, muss es. Und dann, kein Problem, kommen die 6 X-Men gegen alle. Das ist euer Plan. Ich mag, wo sie ihr sich fertig machen, wo dann Beast nicht zu fassen, dass ich mal diese Jacke reingepasst habe. Allein, dass sie die blöde Jacke wirklich anzieht und anbehält. Ja, allein, dass die alle diese furchtbaren schwarzen Anzüge anziehen, um dahin zu fahren. Allen voran Logan, der hätte doch einfach in Unterhemd bleiben können. Ja. Aber dann kommt, also der Kampf, allgemein der Fight ist okay. Vor allem liebe ich es, wie Beast einfach da ankommt, anspringt, um dieses Ding rumschleudert und wirklich beastartig die Leute zerlegt. Was? Der Kampf ist an sich okay, dennoch ist er dämlich. Aber Stefan, jetzt habe ich zumindest eine Erklärung für dich, warum es dunkel ist. Ja, ich hab's mir hier nämlich bei meinen Notizen, was mich gestört hat, plus was dich gestört hat, könnte wieder Sinn ergeben. Bei diesem Kampf waren es nämlich auf einmal exorbitant viel mehr Soldaten, die Eric hatte, als dort, wo er die Brücke gedreht hat. Vielleicht hat er gewartet, bis die von der Stadt über die Brücke gelaufen sind. Er steht da vor diesen Soldaten und denkt, okay, ich warte jetzt erstmal auf meine Armee. Ja, nee, weil er die Abreißstelle ja an Alcatraz angebaut hat. Also hat er sich echt dahingestellt. Können wir jetzt mal Kaffee trinken? Können wir jetzt? Alle Leute sind da hinten. Moment, es dauert aber, Leute, wartet mal, falsche Seite der Brücke. Ja, das dauert eine Weile, bis die hier sind. Die hier zurückverwandelt können, die kommen gleich. Was ist? Ja, der Hulk-Klatscher hat angerufen, sein Uber hat verspätet. Das könnte fast Sinn ergeben. Es ist so und so, aber es könnte Sinn ergeben, ja. Es macht dann wieder keinen Sinn, warum die Militärfatzken warten, bis es dunkel wird. Ja. Aber dann kommen wir eigentlich zur besten Szene im kompletten Film. I'm the Juggernaut, bitch! es ist... so dumm. Ja, es kam in den Comics vor. Ja, es kam in der Cartoon-Serie vor. Und im Live-Action ist es einfach genauso dumm. Ich fand's cool. Ich fand's gut. Ich mag auch, wie er besiegt wird. Einfach nur einmal. Fumm! Puff! In die Wand gelaufen. Concussion. Dead. Da habe ich auch Kitty gemocht. So die hat das perfekt gemacht. Die hat das ganz gut gemacht, ja. Also sie hat eine relativ größere Rolle, aber auch nicht zu groß. Sie ist eine etwas größere Nebenrolle. Aber sie fällt nie negativ auf, finde ich. Aber Porcupine kriegt endlich das, was er will. Er kann endlich jemanden umbringen, indem er jemanden umarmt. Und danach pling macht. Yay. Er hat endlich was für die Sache getan. Und dann wollten sie den armen Typen, der das Mittel erfunden hat, vom Dings werfen. Aber kein Problem. Sein Sohn, der Archangel oder Angel, kam urplötzlich aus dem Nichts. Ich habe mich auch so gefragt, hat er gewartet, bis sie ihn aus dem Fenster werfen? Anscheinend. Hat er da die ganze Zeit, gleich müsste es passieren. Gleich müsste es passieren. Ich könnte eigentlich mit dem Kampf helfen, aber nee. Ja, dann rette ich meinen Vater in letzter Sekunde und dann ist er stolz auf mich. Oh, mein Uber hat wieder verspätet. Mhm. Also ganz ehrlich, kennt ihr die Situation nicht, wo man einfach mal abwartet, wer gewinnt? Und dann mischt man sich Hey, das nenne ich Character Development. Der hat seinen Dad gerettet und er sagt trotzdem kein Wort und fliegt einfach weiter. Mach's gut. Aber keine Angst, Storm besiegt endlich ihren Nemesis Speedo. Weil er den dauernd gehauen hat. Und hat Storm zurückgehauen und hat sie elektrisiert und dann ist Speedo gestorben. Character Development. Nee, ich find's halt immer schön, dass Storm erstmal so volle Kanne ihre Blitze und alles rauslässt. Da muss sie aber erstmal warten, bis ihr Mana regeneriert ist, bevor sie was anderes machen kann. Ja, das kommt halt, wenn du als Level 12 Charakter mit Level 50 Charakteren kämpfst. Ja. Ah, wie war das noch? Ich glaube, sie wurde. Weißt du, warum sie oft sich überhaupt hauen lassen? Die Limit-Anzeige musste wieder vorlegen. Jetzt macht alles Sinn. Also, jetzt macht alles Sinn. Wollen wir das mal neu synchronisieren und jedes Mal, wenn Storm fertig ist, ruft sie Out of Mana! Sehr gut. Time to end this. Wie beenden wir das? Wir werfen explodierende Autos. Was ist, wenn die uns ausgehen? Pyro braucht da auch seinen Auftritt. Er muss ja auch mal was anzünden dürfen. Richtig. Nicht vergessen, Pyro hat hier endlich mal eine Rolle. Pyro hat endlich was zu tun. Ja, richtig. Pyro und Iceman kämpfen, wobei dann, wo ich das gerne den Jerk off nenne, weil die gegeneinander halt sich einfach nur bestrahlen und Iceman wird zu Iceman, also zu richtigem Iceman. Das eigentlich hätte schon längst sein sollen und er bleibt halt Pyro und ist halt lame und wird halt besiegt und dann. Ja, aber ganz ehrlich, gehört Pyro nicht insgeheim immer noch zu den X-Men? Jetzt überlegt mal, wir sind mitten in der Nacht, wir sind auf Alcatraz. Alcatraz ist ein sehr hell beleuchteter Ort. Und sie holen die Autos von einer Brücke, einem sehr dunklen Ort. Wenn ich jetzt Autos ohne Lichtquelle schmeiße, könnten die schlechter erkannt werden, wenn sie dunkel sind. Also zündet Pyro sie an, um sie besser erkennen zu lassen. Damit die X-Men ausweichen können. Er möchte ihnen helfen. Ja! Er möchte ihnen helfen, ich verstehe. Ah, daher die Logik. Nein, er ist ein Idiot. Das ist alles. Hat er nicht auch einmal zu Eric gesagt, ich hätte den Professor selber getötet, wenn sie mich gelassen hätten? Ja, wo ich das, mir ja, sag, hat er. Klar, weil er ein Idiot ist. Natürlich hättest du das. Klar, Pyro. Selbstverständlich. Eric wird ausgetrickst und jetzt ist einer von uns, wohlgemerkt, von Beast. Der vorher gesagt hat, ach ja, ich wusste nicht, dass dieses Mittel eine Waffe ist. Also gebe ich hiermit meine Kündigung ab. Das können sie nicht. Doch, kann ich. Denn ich will nicht kann nicht zusehen, dass man diese Waffe einsetzt. Er hat die Waffe eingesetzt. Sehr gut. Ja, da haben wir Glück gehabt, dass die Mana-Anzeige wieder voll war, dass sie Nebel machen konnte. Richtig, ja. Und weil sie ist ja der Beste, sie ist ja der Leader der X-Men. Nee, was ich halt liebe, ist wirklich, dass dann so. Dass Wolverine wirklich gelernt hat, dass er wusste, er wird Magneto nicht treffen, auf keinen Fall. Nee. Aber dass er als Ablenkung dienen kann, ist so, wirst du es jemals lernen? Ich hab's schon gelernt. Pfumm! Ja. Aber auch gleich 4 Ampullen rein, ja, nur auf Nummer sicher zu gehen. Richtig. Es ist, ach mein Gott. Jean macht das, was sie am besten kann, rumstehen. Hey! Jetzt könnte sie rumstehen und aussehen wie ein Phoenix. Sie wird von hinten einfach nur angeleuchtet von irgendeinem brennenden Auto. Alles klar? Cool. Wobei ich sagen muss, der Auflösungstornado, der ist cool. Der sieht gut aus. Ja, da hat Thanos abgeschrieben dann. Ja. Ja, wo ich mir auch dachte, ist das Thanos-Porn? Sitzt der da dran? Oh ja, lass sie ordentlich in Staub auflösen. Oh ja, du machst das gut. Sitzt der da dran? Da hat Thanos die Idee. Weiß. Thanos ist ein Trittbrettfahrer. Das könnte sein, ja. Er hat so ein bisschen intergalaktisches Fernsehen geguckt und dachte, boah, geil, Dark Phoenix, schnippst Leute weg, will ich auch. Und dann schmeißt der Google an, wie kann ich Leute wegschnipsen? Richtig. Du brauchst Infinity Stones oder jemanden, der sich als Dark Phoenix ausgibt. Möchten Sie Infinity Stones kaufen? 15 Leute kauft Infinity Stones und folgendes. Nachdem Sie diese Sendung gesehen haben, kauften 15 Leute eine Infinity Stone. Infinity Stones und folgendes dazu. Ein Handschuh. Aber keine Angst, Logan und die wohl stärkste Hose der Welt, die nicht zerfetzt werden kann, halten sie auf, indem wir sie niederstechen. Hervorragend. Ich mag halt einfach, wie sie alles in Staub auflösen lässt, aber Wolverine, nein. Wolverine, der hält sich ja. Nein, ich nehme mal an, dass der Kanon sein soll, dass unterbewusst sie Wolverine nicht wirklich was tun wollte. Weil sie Logan ja mag. Deswegen hat sie ihm auch die Hose nicht ausgezogen? Wahrscheinlich. Deswegen hat sie die Hose für seine Dignity, weißt du? Das ist halt so. Also, sie war so ein bisschen horny, aber nicht horny genug, dass die Hose auch noch fallen. Ja, Wolverines nackter Arsch kommt erst in Days of Future Past. Richtig. Ja. Nein, der kommt im nächsten Teil. Der kommt schon in Origins vor. Aber kein Problem, damit hat er die Welt gerettet. Apropos Horny, auch stimmt ja, Rogue ist ja auch noch im Film. Sie hat sich das Mittel verabreicht und kann endlich vögeln mit ihrem Boyfriend, der sie vermutlich betrogen hätte, wenn sie das nicht getan hätte. Also hat sie's für sich selbst getan. Sehr gut. Damit haben sie den Rogue-Charakter gekillt. Alles klar, fantastisch. Oh ja, Mann. Ja, wo es kein Magneto mehr gibt, braucht man auch keine Rogue mehr. Apropos Magneto, gut, dass du es erwähnst. Weil Eric sitzt nämlich gelangweilt vor einem Schachspiel, kriegt seine Kräfte wieder und am Ende wacht Charles wieder auf und ist auch wieder da. Das heißt, sein Tod ist auch sinnlos. Alles gut. Und damit endet damit der 1 Stunde 45 Dreck X-Men, der letzte Widerstand. Komm, vielleicht schaffst du es mit einem Satz, ist dir das noch zu versüßen. Wie? Schatz, ich mag es nicht, wenn du träumst. Schön wär's, ja. So wirkt der Film. Oh mein, es war ein Albtraum. Also, wir haben schon Scheiße hier in diesem Podcast reviewed. Aber der Film war absoluter Dreck. Die haben so viel aufgegriffen und einfach ins Nichts geschmissen. Jimmy ist komplett versaut und links liegen gelassen. Es fühlt sich halt einfach an, als hätten sie so 5 Comic-Hefte versucht, in eins zu schmeißen. Ja, es sind eins zusammenzukleben. Irgendwie. Das ist irgendwie immer zerrissen und falsch zusammengeklebt. Dark Phoenix haben sie versaut. Archangel haben sie versaut. Oder Angel haben sie versaut. Die haben Professor Charles also einfach ruiniert. Die haben Charles ruiniert. Die haben Eric ruiniert. Storm wollte aus irgendeinem Grund oder Hauptcharakter sein, weil sie sich ja, wie sie sagt, beschwert hat. Also vielleicht, dass wir Schauspielunterricht nehmen. Vielleicht würde es auch funktionieren. Es gibt keine Message in dem Film. Es gibt 1000 Messages, aber keine grundlegende Message in dem Film. Es gibt keinen roten Faden in dem Film. Ja, es gibt keinen roten Faden in diesem Film. Dieser Film ist absoluter Schrott. Alles random zusammengeworfen. Absoluter Mist. Und wir haben random zusammengewürfelter Scheißdreck. Wir haben in dem Film mal ausprobiert, was macht man nicht mit überpowerten Charakteren. Richtig. Es ist ein absoluter Schrottfilm und für mich kriegt der Film eine 3 von 10. Fertig. Dann. Fuck that movie. Also ernsthaft. Scheiß auf diesen Film. Oh. Der war einfach nur richtig, richtig, richtig schlecht. Ja, ich bin da ein bisschen gnädiger. Ich bin da so bei einer 4,5 ungefähr. Weil, wie immer, ich bin empfänglich für dummen Humor. Damit kriegt man mich immer noch mal so ein bisschen rum. Deshalb fand ich ihn stellenweise zumindest halbwegs unterhaltsam. Ich mag eigentlich, wie die Kämpfe aufgebaut sind oder zumindest ein paar Ideen davon. Und ich mag einfach die Schauspieler in ihren Rollen. Ich krieg von Hugh Jackman als Wolverine nie genug. Und dementsprechend, es ist kein guter Film. Und ich finde, den kann man eigentlich auch auslassen. Kann man natürlich nicht, zumindest in Hinsicht auf Days of Future Past. Weil der ja eigentlich der vierte Teil ist, auch wenn er irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre später kam oder wann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich finde ihn okayig, aber ist trotzdem, es ist nichts, was ich jetzt sofort nochmal gucken könnte. Wie gesagt, bei mir ist es eine 4,5. Okay, Markus? Bei der Bewertung, ich muss fast, um den Gap richtig zu gestalten, auch auf eine 3 gehen. Außer ich darf von X-Men 2 die Wertung nochmal um so einen halben Punkt auf eine 7,5 erhöhen. Retrospektiv darfst du das, ich erlaube das. Genau, er wäre für mich eine 4 bis 4,5 von 10 und X-Men 2 dann entsprechend eine 7,5. Weil ich mag die Humorstellen, über die kann ich mit genug Abstand immer mal wieder lachen. Ich mag die Charaktere, ich mag nicht, was sie aus den Bösewichten gemacht haben, das hasse ich auch grundtief. Vor allem halt so ein, das wäre wie wenn du Superman einfach nur dumm rumstehen lässt, während Lex Luthor die Welt in die Luft sprengt. So ja, ist das hier, war Superman Returns. So ist hier Dark Phoenix. Das war Superman Returns. Das ist, ja, aber Superman steht dann einfach nur rum, ohne dass Kryptonit irgendwo im Spiel ist. Superman steht rum, weil Lex Luthor sagt, Superman, du darfst dich jetzt aber nicht einmischen. Das haben wir ausgemacht. Okay. Wehe, du mischst dich ein. Dann geht's ab auf die stille Treppe, Superman. Geht's ab auf die Farm, wo es Gott ist. Ja, und im Endeffekt, so wirken die Bösewichte. Die sind total lachhaft. Ich mag Juggernaut. Ich mag Wolverine. Ich stehe auf Hugh Jackman als Wolverine. Nee, ich stehe auf Hugh Jackman. Ja, eine 4, 4,5. Aber mehr nicht. Weil ich müsste ihn jetzt auch nicht nochmal gucken. Nee, also ganz ehrlich, als ich den nochmal gesehen habe, war ich wieder so, mein Gott, kein Wunder, dass ich den zuletzt gesehen habe vor, keine Ahnung, fast 20 Jahren. Ich glaube, der einzig schlechtere Film, den wir in den ganzen kompletten, nicht noch im Marvel-Podcast geschaut haben, war Ant-Man and the Wasp. Ja, eindeutig. Und den habe ich, glaube ich, höher bewertet als den Mist hier. Also, absolute Katastrophe, wie gesagt. Für mich ist der Film absolut Schrott. Ich bin froh, dass wir ihn nicht mehr sehen müssen, Gott sei Dank. Nie wieder, yay. Das ist so ein Film, den würde ich einfach nur vergessen. Und den werde ich vermutlich auch vergessen. Aber ich möchte euch beiden aber wieder danken, dass ihr hier wart und mit mir über einen der wohl schlechtesten Filme aller Zeiten geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Hervorragend. Viele Leute fragen sich, ja, aber jetzt redet ihr dann das nächste Mal über Wolverine, über X-Men Origins Wolverine. Richtig. Und zwar den besten X-Men-Film. Ja. Es ist Wolverine. Und vor allem stellt er den besten Charakter überhaupt vor. Den Merc with a Mouth. Richtig. Ja. Genau. Mit dem Merc ohne Maus. Richtig. Fantastisch. Freut euch drauf. Ah. Freut euch drauf. Es ist der beste X-Men. Ich sag das hier jetzt schon, um euch einfach nur anzunerven. Es ist der beste X-Men-Film. Ja, eigentlich ist es Wolverine-Porn. Ja. Eigentlich ist es Wolverine-Porn, ja. Freut euch drauf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.